Gelobte Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, ich bezeuge, dass es keinem gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sein Gesandter und Diener ist. Und dann, inshallah ta'ala, ab heute fangen wir dann freitags wieder eine andere Unterrichtsreihe, abwechselnd mit mir und mit Ustad Wissam. Und es geht dieses Mal darum, um eine Angelegenheit, was wir alle brauchen. Es wird immer die Anwendung von diesen Thematik wird immer leider nur auf Kinder bezogen oder auf Jugendliche bezogen. Aber es eigentlich ist eine Angelegenheit jeden Muslim in jedem Alter und in jeder Zeit. Denn dass man sich läutert und sich erzieht, das ist nicht alleine und einzig eine Aufgabe, die man tut, während man im Anfangsalter ist. Das heißt, wenn man als Kind oder als so großes Kind oder Jugendliche und so weiter. Sondern wir brauchen diese Erziehung im Kompletten und läutern im Kompletten in jedem Alter und in jeder Zeit. Und damit wir das beweisen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, ist es sozusagen als Prophet geworden oder ist es so der Menschheit gekommen und wurde entsandet, ja, mit Alter von 40 Jahren. Und trotzdem hat er dann die anderen erzogen, denn das war seine Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ist es, der unter diesen Ummiyin, unter diesen Leute, einen Propheten von unter denen geschickt hat, damit er seinen Ayat denen vorliest. يتلو عليهم آياته. Und was macht er? وَيُزَكِّيهِمْ Und er erzieht denen, er läutert denen. وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَحِكْمَةَ Und er bringt denen bei, das Buch, der Koran und die Weisheit. Ja? Und die Weisheit, sagen die Mehrheit der Gelehrten, die Sunna und die Methodik. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Und sie befanden sich wahrlich vorher in einem deutlichen, irrenden Weg. Das heißt, die Erziehung und Läutern hat der Prophet Muhammad sallam angefangen mit diesen Menschen, die gerade den Islam angenommen haben, beziehungsweise den Islam gefunden haben, im höheren Alter. Und deshalb, wir brauchen jede diese Erziehung. Aber es wird ja immer heute bezogen auf Kindererziehung und deshalb auch das Buch für später, wenn man als Nachschlagwerk haben wird, was wir daraus ein paar Sachen entnehmen und noch hinzufügen, ist das Buch, was auch von Bruder Islam übersetzt worden ist. Das sind Säulen für die Kindererziehung, beziehungsweise basiert auf einem kleinen Bücherlein von Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, Hafidahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, dass sozusagen 10, hat aufgezählt eigentlich 10 Basis oder 10 Säulen, worauf die Kindererziehung sich aufbaut. Aber wie wir gesagt haben, das ist nicht nur für die Kinder, sondern für uns alle, jeden Muslim braucht sich zu läutern, sich zu erziehen. Und damit wir es richtig verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und hat uns diese Seele gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا Und jede Seele und derjenige und bei demjenigen, der diese Nafs aufrecht erhalten hat, so sie erschaffen hat, auf die perfekte und beste Weise einfach erschaffen hat. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا So jede Nefs und jede Seele wird es da hineingebracht und es wird gezeigt zu diesem Nefs فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Einen Weg oder der Weg des Frevelerei, der Weg des Schlechten und der Weg des Guten. Diese Nefs und jeder Mensch, eigentlich, wenn du ihm normal natürlich veranlagt, wirst du automatisch, wenn er noch auf die natürliche Veranlagung geblieben ist, Jeder weiß, dies ist gut und dies ist schlecht. Jeder fühlt vom Inneren, dass was gut ist und was schlecht. Und deshalb merkt man das schon, dass beim Kinder, die eigentlich nicht unterscheiden können zwischen gut und schlecht, aber trotzdem, wenn die irgendwas gemacht haben, was nicht passend ist, und man denen sozusagen ein bisschen starr anguckt oder den anschreit, dann wissen die automatisch, dass sie was nicht Gutes gemacht haben. Oder dass sie dann direkt das verstecken. Oder dass man direkt sozusagen sich schämt, für das man das gemacht hat. Dann findet man das, das heißt, dass man sagt, dieses Nefs, Allah subhanahu wa ta'ala hat jede Seele die beiden Wege gezeigt. So sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala in der anderen Surah, Surah al-Balad. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem Mensch den beiden Wege gezeigt. Weg des Gutes und Weg des Schlechtes. Nur jetzt, es obliegt nur auf einen, welchen Weg er einschlägt und wo er hingeht. Und das ist die Erziehung und Läuterung. Läuterung ist, und sich man zu erziehen, und das ist auf Arabisch dann diese Teskia oder Tarbiya, ja, ist, dass man diesen sich bemüht, den guten Weg zu nehmen und auf den guten Weg zu bleiben und sich zu entfernen vom schlechten Weg. Vielleicht sagt einer, ja, das ist doch ein guter Weg, jeder will es anschlagen. Nein, hier gibt es Hindernisse. Hier gibt es ein paar Faktoren, die da spielen. Und deshalb brauchen wir diese Erziehung. Welche Faktoren gibt es? Es gibt Faktoren, die dazu beitragen, dass der schlechte Weg zu den Nefs oder die Nefs, Entschuldigung, angezogen wird zu dem schlechten Weg. Es gibt ein paar Wirkungen, es gibt ein paar so Schönheit, so verführerische Angelegenheiten, die die Nefs dahin zieht. Und deshalb braucht man diese Erziehung, damit man auf dem geraden Weg bleibt. Und manchmal auch auf dem geraden Weg gibt es ja Schwierigkeiten, gibt es ja Prüfungen. So wie wir gesagt haben, weil es bezogen ist auf Kinder, ist ganz einfach. Wenn du die Kinder immer spielen lässt und alles sozusagen, alles was spielt, kein Problem. Dann werden die bis übermorgen spielen. So sag denen nur, dass sie irgendwas tun, was aufbauend ist, was zu erlernen ist oder was sozusagen ein bisschen Anstrengung braucht, dann wirst du sehen, dass es nach ein paar Minuten sich langweilen. Und das ist das Problem, weil das andere ist eine verführerische Sache, eine Sache, die den zieht, eine Sache, die den verlockt. Es gibt irgendwas, kann man auch ganz, ganz normal übertragen für heute auf dieses unsere Essenskultur. Wir machen leider auch mit, aber das ist ja so. Du siehst ja diese Sachen, die eigentlich ungesund sind, vollgezuckert, voll mit Geschmack, Verstärker und Aroma und alles. Weiß man, dass es schlecht ist und weiß man, dass es ungesund ist und weiß man all diese Angelegenheiten mittlerweile und trotzdem ist es Verzicht darauf ist sehr schwierig. Braucht eine Erziehung. Braucht, dass man viel, das ist, obwohl das rede ich über Verbot oder Gebot, hier geht es ja nur um die Erziehung. Es gibt ja Erziehung in, sage ich mal, für den Körper, Erziehung in verschiedenen Bereichen. In jedem Bereich gibt es Erziehung. Sogar gibt es ja Erziehung und Dressade oder Dressieren von Hunden, damit sie auch wissen, was sie, wie die gehorchen, was sie tun. Ein Hund ist eigentlich wild. Wenn du lässt einen Hund ganz normal, die Straßenhunde, vielleicht hier in Deutschland gibt es ja keine Straßenhunde, ja? Aber wenn du siehst, andere Länder, wo Straßenhunde, die Straßenhunde hört auf keine, manchmal ist er dann krank, beißt und alles. Aber guck, so ein Hund hier, der spricht mit ihm genauso wie sie. Eigene Sohn. Aber der Unterschied ist, der eigene Sohn hört nicht. Aber bei der anderen, deshalb, manche Leute nehmen Hunde statt Kinder und sagen Hund statt Kinder. Warum? Früher sagen Inder statt Kinder, jetzt gibt es Hund statt Kinder. Ja, warum? Weil dieser Hund sagt so, stopp, stopp der. Lauf, lauf. Sitz, sitz. Und sogar, wenn er nicht gehört, dann hörst du diesen Besitzer, der mit ihm Gassi so spaziert. Habe ich nicht gesagt, stopp. Boah, dieser Hund stoppt. Sogar im Ampel stoppt. Läuft, da nicht tun, da nicht tun. Dann denkst du, wie wurde denn diesen Hund dahin gebracht? Er wurde erzogen. Wie wurde dieser Hund erzogen? Er wurde dressiert, er wurde beigebracht. Er wurde mit immer Leckerleien ein bisschen sowas beigebracht, damit er das tut, hoch macht, runter tut. Und er wurde dann auch sozusagen sag ich mal, nicht Bestrafung, sondern er weiß, was auf ihn wartet, er hört. Und so auch die Erziehung in jedem Aspekt. Das ist nur bei Tieren es zu sehen, aber bei Menschen ist auch so. Nur bei Menschen hat man, wie gesagt, hier, dass der Mensch, Alhamdulillah, seine Erziehung als Muslim bekommt man von den Herr, der Himmel und Erde, von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sagt man, Erfolg hat derjenige, der seine Seele läutet. Das ist der richtige Erfolg, der richtige Sieg, der richtige Erfolg, richtige Gewinn, was man erzielt in dieser Dunya, ist, dass man seine Nefs läutert, dass man sie hochhebt. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Niedergang, Misserfolg, so was kann man auch nennen. Ja? Verlust hat derjenige, der sein Nefs auf den Boden setzt. Das ist auf Arabisch eigentlich unter dem Boden setzt. Er hat sie begrabt. Wie? Weil er folgt einfach nur seine Gelüste und seine Nefs. Genauso wie man sagt normalerweise, ist der Mensch muss ja Auto führen. Ja? Fahren und Auto führen. Ja? Was ist, wenn Auto ist die, das Auto jetzt führt diesen Mensch? Wenn das Auto den Menschen führt, dann wird man sehen. Okay, obwohl heute, wie gesagt, gibt es gerade diese künstliche Intelligenz, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nur hier, dass das Auto eigentlich den Menschen führt, wo der Mensch eigentlich diese führen sollte. Und deshalb, wenn die Nefs den Menschen führt, seine Gelüste ihm führen und seine Begierde ihm führen, dann ist es nicht mehr ein großer Unterschied zwischen diesem Mensch und zwischen den anderen Lebewesen bzw. zwischen den anderen Tiere, denn die gehen auf diesem Universum mit deren Instinkt. Und deshalb heute wollten wir eigentlich nur eine Art von Anleitung von dieser globalen Wort, Erziehung, läutern, Tarbiyah, Tazkiyah. Und man nennt auch als anderes Wort, drittes Wort und Suluk. Diese drei Schlüsselworte müssen wir inshallah ta'ala versuchen zu verstehen. Denn das sind Schlüsselwörter für diesen, sag ich mal, in diesem Thematik. Tarbiyah, Tarbiyah von Tarabba, von eigentlich, wenn man zurückkehrt, dann wird man das Wort Rabb. Und wenn man das Wort Rabb hört, eigentlich kennt man das. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabb ist der Herr. Rabb ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Das heißt Rabb. Und dann gibt es noch das Wort Murabbi. Auf Arabisch Murabbi, der Erzieher. Heute auch wird auch so genannt, obwohl es nicht mehr der Fall ist. Aber der Lehrer heißt nicht früher Lehrer, heißt immer Erzieher. Das wird ja geblieben bei Kindergarten, sagt Erzieher und Erzieherin. Aber eigentlich, das ist die Aufgabe von einem Lehrer. Weil das Wissen ist auch eine Erziehung. Eine Vermischung zwischen Information geben und Erziehung. Weil die Trennung gekommen ist, zwischen Information zu nehmen, was man als Wissen nennt, und zwischen Erziehung, und das ist das, man achtet auf das Verhalten und Moral und alles, dann ist entstanden, was wir heute haben. Was haben wir heute? Heute haben wir Menschen, die vielleicht technologisch, so naturwissenschaftlich hochbegabt sind, aber vom Moral und vom Ethik und vom Verhalten und vom auch wir sagen, ein Bedürfnis für den Mensch, das ist diese Religion und das Befolgen von einer bestimmten Methodik im Leben, sind die null. Und deshalb leben mit deren Körper, aber ist ohne Herz und Seele fast. Und nicht nur fast, sagen wir manchmal wirklich ohne Herz und Seele. Das heißt, das ist nur alleine gelassen, materiellich. Es ist nur was geworden, materiellisch geworden. Deshalb haben wir gesagt, früher war der Lehrer Erzieher. Hieß auch Erzieher. Das heißt Murabbi, Murabbi und Rabb. Das heißt, der Erzieher oder der Rabb, wenn wir jetzt das Wort zurückkehren auf Allah subhanahu wa ta'ala, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch sagt über sich selber, Rabbani, Rabb, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entzogen hat. Wodurch? Durch die Botschaft. Durch den Koran und das Umsetzung von Koran. Und deshalb der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann besaß die edlen Charaktereigenschaften, die menschenbezogen vollkommenen Ethik und Moral. Es wird nicht an der Zweiten geben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil derjenige, der ihm erzogen hat, derjenige, der ihm das gegeben hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wird einer sagen, na, die anderen Propheten auch. Ja, die anderen Propheten auch. Nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den Propheten und Gesandten ist er der Beste unter denen. So sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala über Musa alaihissalam, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, damit du, eigentlich auf Deutsch wird hergestellt wirst, aber damit du wächst und damit du erzogen wirst und großgezogen wirst unter meinen Aufsicht, unter meinen Augen, damit wir unter meinen Aufsicht. So sieht man, dass die Propheten und Gesandten den besten Lehrer gehabt haben. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, al-Rabb. Und dann auch, wenn wir sozusagen schauen auf auch, zum Beispiel bei Familie und so, auch sagt der Sheikh hier wegen Erziehung von Kindern, ist der Vater Rabbu al-Bayt. Der Vater ist eigentlich dann der Erzieher, der diese Aufgabe tut zu Hause. Und die Mutter dementsprechend auch, Rabbatu al-Bayt. Manche sagen Rabbu al-A'ila. Das heißt, der Vater ist der Rob von der Familie und die Frau ist die Herrin zu Hause. Das, was zu Hause ist, ist sozusagen einen großen Anteil und Aufgabe auf die Frau. Und das, was betrifft die Familie und ihre Versorgung, was sie braucht, ist die Aufgabe von dem Mann. Und wiederum, wie gesagt, hier auch, das gehört eigentlich auch zu Tarbiyah, dass jeder seine Aufgabe tut. Und wenn die Aufgaben vermischt werden und jeder tut die Aufgabe von einem anderen und verlässt vielleicht seine Aufgabe, dann wird es immer einen Mangel geben. Da wird es immer einen Mangel geben. Aber jetzt zurück auf das Wort Tarbiyah. Das heißt, von diesem Murabbi, ja, Ar-Rabb und Murabbi, das heißt, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rabb, das heißt, er ist der Versorger, er ist derjenige, der sozusagen schützt und dazu beiträgt und hilft, dass die Sache gewachsen wird. Er ist derjenige, der Aufsicht nimmt. Und wenn wir das übertragen, das ist ja nicht um zu vergleichen, sondern um zu verstehen, wir vergleichen bei dem Vater, es war doch so bei seiner Familie, bei der Frau macht er so in ihrem Zuhause, mit ihren Kindern und ganzen Zuhause. Und so wird es übertragen. Und so wird dann, da steht eine Tarbiyah. Und so steht auch dann die komplette Gesellschaft. Weil die Gesellschaft besteht aus was? Besteht aus diesen einzelnen Familien. So besteht die Gesellschaft. Und so verstehen wir, wenn diese Familien auch Konzept nicht mehr auch vorhanden ist, dann ist die Gesellschaft nicht mehr vorhanden. Dann ist die Gesellschaft in Gefahr. Jede Gesellschaft, die gebaut ist auf Familienprinzip, wird immer weitergeben. Und die hat keine Angst und Unruhe. Aber jede Gesellschaft, die verliert dieses Familienprinzip und diesen Konzept von Familien, Frau und Mann und Kinder und die Aufgabenteilung und Erziehung, dann riskiert diese Gesellschaft, dass sie auch ihrem Endgang nahe kommt. Auch wenn es für sie Zeit ein bisschen gelassen wird. Das heißt das Wort Tarbiyah als erstes. Das heißt Tarbiyah, Tarabba, das heißt, er hat die Erziehung von diesem Murabbi bekommen. Er wurde durch diesen erzogen. Und deshalb werden wir sehen, inshallah ta'ala, im Laufe dann auch der Vorträge, wichtig hier, bei wem wird man erzogen? Welche Basis wird da bei Erziehung verwendet? Und die Methode, und deshalb wird ja auch daran, inshallah, gesagt, gleich über Suluk. Was ist die Suluk? Suluk ist eigentlich nicht anders, außer die Methode und das Verhalten der Tarbiyah. Das heißt, das ist Umsetzen, wenn man so das nennt. Aber das werden wir gleich sehen. Das ist das Wort Tarbiyah. Tazkiyah, oder wenn auf Deutsch läutern, von Zakayesku. Eigentlich Tazkiyah kommt vom Wort, eigentlich Sache vermehren. Und die Sache hochheben. Die Sache sozusagen ein bisschen eine Steigerung geben. Und auch in einem Aspekt auch filtern. Eine Auswahl treffen. Einen richtigen Auswahl treffen. Und das ist dann hier damit dann gemeint, so wo durch das, was man tut und durch das, was man als Anbetung verrichtet, zu Allah, durch das Verhalten mit anderen Menschen und durch dann auch das, was man mit sich selber macht, Erziehung mit sich selber, bekommt man diese Tazkiyah, läutert man sich. Das heißt, die Wirkung ist das auf einem, dass man geläutert wird. Das heißt, jeder eigentlich, der gute Charaktereigenschaften besitzt, gut erzogen wird, als Ergebnisse, er wird sich läutern, so erhebt er sich. Nicht erheben, dass er überheblich wird oder hochmutig, nein. Das heißt, er hebt sich von allem, was schlecht ist. Er ist sozusagen entfernt sich, sozusagen, wie gesagt, erhebt seine Nefs, sodass er sie nicht unter den Boden setzt. Was macht der Sündige zum Beispiel? Der Sündige eigentlich, er macht nichts anderes, außer seine Nefs und sich selber unter dem Boden zu setzen. Einer trinkt Alkohol, bis er seinen Verstand verliert. Dann sieht man, so wie er sozusagen aussieht, in Besoffenheit zu stellen. Der eine nimmt Zigaretten und raucht. Was macht er damit? Er macht nur seinen Körper und seinen Zustand erniedrigt und abhängig von einem kleinen Papier, der so gedreht worden ist, über irgendwelche andere Arten von Pflanzen oder lauernden Pflanzen, Nikotin und ähnlichem. Obwohl, was haben wir gesagt, warum dann die Menschen machen das? Sogar steht auf Verpackung von wie heißt das, diese Zigaretten, Rauchen ist tödlich, Rauchen kann das und das machen. Trotzdem die Menschen, das steht da genau. Trotzdem die Menschen nehmen oder nicht nehmen? Nehmen und sind abhängig davon und kann nicht aufhören. Und dann landet im Krankenhaus, Muslim und nicht Muslim, landet im Krankenhaus und macht das und das. Und trotzdem nimmt die Zeit, um rauszugehen. Vor dem Krankenhaus gibt es auch Raucherzone. Vor Krankenhaus. Damit man so denkt, warum? Warum das Ganze? Weil man hat sich erniedrigt. Er ist abhängig. Vorher, wie ist er reingefallen in diese Sache? Diese Sache ist reingefallen. Oh, fuck, die Leute, die alt geworden sind und die können nicht aufhören zu rauchen. Deshalb ist der Jugendliche anders, einfacher. Aber die alt geworden sind, als ich Jugendliche war, guck mal, alle Jugendliche haben Zigarette und ich so. Man hat gesehen, ach, der ist, guck mal, nicht cool, nicht in. Oder hat man so, weil es reingefallen ist, später mit 30 und 40, er will aufhören, kann nicht. Er sagt, seit 17 rauche ich, kann ich nicht aufhören. Der ist abhängig, hat ihm sein Nefs erniedrigt. Obwohl er am Anfang gedacht hat, was? Das macht ihm hoch, das macht ihm schön, das macht ihm besonders bei den anderen. Und da, guck mal, das richtige Mann, oder für Frau, der Frau früher, richtige Mann, oder für Frau, der richtige, keine Ahnung, so richtig in, der ist richtig Mode. Das stimmte aber alles nicht. Das war nur Täuschung. Das haben wir, wie gesagt, der schlechte Weg, was? Gibt es Faktoren. Wenn so gelassen wird, keiner geht schlechte Weg. Jeder geht gerade Weg. Aber gibt es Faktoren, was dahin führen, Faktoren dahin führen. Davon, und werden wir inshallah darüber reden, aber nicht jetzt sogar in der Erziehung. Und von den wichtigen Faktoren ist das Umfeld. Deshalb reden wir darüber. Ist das Umfeld, ist die Umgebung, wo man sich befindet. Das ist von den richtigen Faktoren, die da inshallah darüber geredet werden. Jetzt reden wir über Tazkiyah nochmal. Das heißt, Tazkiyah, man erhebt sich nicht, erhebt sich über andere Menschen und nicht hochmutig über andere Menschen, sondern erhebt sich über das Schlechte. Er sieht sich nicht, sozusagen, er lässt sich nicht zu diesem Schlechten, sodass er ihm erniedrigt. Ein Mensch, ein Mann, groß und so, ist abhängig von seinem Bedürfnis oder von seiner Begierde, tut ihm seine Gelust unten, dass er alles bereit ist zu tun, nur damit er in einem sozusagen Gelust rankommt. Das ist ja, das muss man sehen. Das heißt, dadurch, durch diese Sünden, ist nicht nur das, wie gesagt, ist nicht nur das, aber eine Sache deshalb, wenn die Ibadat und die Anbetung und die Rituellen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, sind eigentlich dienen dazu, uns zu läutern, so auch die Sünden dienen dazu, um einen zu erniedrigen. Deshalb das Verlassen von diesen Sünden ist auch ein Weg zum Läutern. Und das ist das Gier. Das ist, dass man sich sozusagen läutert, dass man sich einfach hebt über die Sünden und sich Richtung immer dann was? Richtung die guten Taten geht und sich damit beschäftigt. Man sagt eine, beschäftigt sich nicht mit diesem so Unsinnigkeit, mit Pillipalla und so, sondern beschäftigt sich mit wichtiger Angelegenheit. Und so auch läutern von den Nefs und der Seele, dass die Seele und Nefs sich nicht jetzt mit, der hat so gemacht, dieser hat so gemacht, guck mal, der Star ist krank geworden, die Frau von diesem Schauspieler, was ist das? Haben die Menschen nichts anderes zu tun, außer sie wissen, diese Schauspielerin hat ihre Schuhe gewechselt, was haben sie mich damit zu tun? Oder der Fußballer hat seinen Haarschnitt geändert oder Haarfarbe geändert. Guck mal, wie weit man kommt. Das ist Wahrheit. Heute haben nichts zu tun. Guck mal, Nachrichten reden. Dieser Fußballer hat seine Haarfarbe geändert. Und dann? Und dann? Und diese Schauspielerin hat, diese Schauspieler sind getrennt. Wallah, viele Menschen sind getrennt. Und dann? Siehst du, was ist das Läutern? Das ist nur erniedrigend. Warum? Weil die Menschheit ist so. Guckst du die ganzen. Die ganzen Nachrichten und die ganzen hin und was ist das? Weil dann sieht man ganz genau, was ist das Interesse der Menschen. Interesse der Menschen ist das. Warum? Weil die Seele ist nicht erzogen. Unsere Seele, wir reden über uns, das ist normal. Das ist wir reden nicht, als wir uns geläutert haben. Nein, wir versuchen uns zu läutern. Wir werden erstmal lernen und versuchen, wie wir uns läutern. Genauso wie Kinder. Wir versuchen uns zu läutern. Wir sind auch in einem Aspekt immer Kinder. Und diese Kindheit bleibt in vielen Aspekten. Kennt ihr immer einer, sagt, lass ihm als Kind spielen, dann später, vielleicht kommt sein Kindheit mit 20 und 30. Ist manchmal richtig. Weil manchmal kommt bei 30, manchmal kommt bei 40, noch schlimmer. Ja? Und 50, oh, noch schlimmer. Ja? Dann kriegst du eine mit 40 oder 45 und sitzt und spielt PlayStation. Ja? Was? Das ist, verstehst du, wenn jemand mit 17 und mit 17 ist auch schon groß, ja, mit 13, mit 14, weil er nicht versteht, weil er später diese Zeit vielleicht geht er bei Aldi, vielleicht kann er kaufen. Kannst du bei Aldi Zeit kaufen? Bei Lidl kannst du Zeit kaufen? Leider nicht, siehst du, dann musst du dann schauen später, wo soll ich diese Zeit wieder kaufen? Jeder bereut, deshalb, wenn eure Eltern oder die anderen Älteren sagen zu den Jugendlichen, nutzt die Zeit. Warum? Weil das Wertvollste, was man besitzt, ist eigentlich unsere Zeit. Weil Zeit, wie gesagt, kannst du nirgendwo kaufen. Du kannst mit Geld alles auf diesem Universum kaufen heutzutage. Außer zwei Sachen. Zeit und Ehre. Wer Allah erniedrigt, wird immer erniedrigt. Auch wenn er ganzes Geld von diesem Universum hat und er will so Ehre bekommen, dass die Leute ehren ihm, solange er was hat. An dem Moment, wo er nichts mehr hat, dann alle weg. Und Zeit kannst du nicht. Jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, was von unserem Jahr, von unserem Leben vorbei ist, kann nicht zurückkommen. Deshalb verstehe ich, manche feiern das, sagen, feiern Geburtstag. Du sollst trauern, nicht feiern. Sonst wird das Trauern noch feiner, aber damit ich sage, trauern, kommt der Tod nah und ein Jahr ist vorbei. Was hast du denn gemacht? Sagte mein Vater, guck mal, die anderen machen auch Geburtstag, guck mal, wir wollen Torte kaufen. Will ich Torte kaufen und nicht Dings? Da muss man eigentlich trauern, ein Jahr ist vorbei. Was habe ich gemacht? Was habe ich in diesem Jahr gemacht? Maske eingezogen für Corona. Was habe ich in diesem Jahr gemacht? Nichts. Das muss man dann denken. Das ist das Jahr, dass man sich erhebt vom Schlechten, vom Unnötigen, vom Sinnloses. Vom sinnlose Gerede, sinnlose Taten, alles, was man sieht, das geht. Und beschäftigt sich, was beschäftigt sich mit alles, was erhoben wird. Und dann werden wir später wissen, was erhoben wird. Was ist das, diese erhoben? Was ist dann mit Prestige? Nein, mit Sachen, die erhoben in Religion bezogen. Was Suluk, das ist das letzte Wort, haben wir gesagt, Tarbiyah, Tazkiyah und Suluk. As-Suluk, wird übersetzt auf Deutsch, das Verhalten. Der Suluk, Salaka Tariq, Salaka, er hat diesen Weg eingegangen. Das heißt, das Suluk, wie er umgeht, der Umgang, wenn man auch so sagt, das Verhalten und Umgang mit den anderen. Und das ist, was wirkt, wie gesagt, mit der Erziehung und mit den Leuten, dann kommt diesen Umgang. Umgang mit sich selbst, Umgang mit anderen, die gleichaltrig sind, die gleich sozusagen vom gleichen Ort, die vielleicht gleich denken, die man liebt und Umgang mit den Feinden, Umgang mit den Freunden, Umgang mit Älteren, Umgang mit Jüngeren, Umgang mit sehr alt, Umgang mit Kranken, Umgang mit Gesunden, all dies nennt man Suluk. Und das ist das, was entscheidend ist. Wenn ich erzogen bin und mich läutere und dementsprechend mich dann verhalte und dementsprechend auch mich dann mit den anderen umgehe, dann hat man das Beste erreicht. Dann ist das diese, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, womit der Prophet Muhammad schon gekommen ist. Das ist der Islam, das ist die Religion. Das ist die Religion, ja, dass man erzieht, seine Nefs läutert und dementsprechend mit anderen umgeht. Egal wer diese anderen ist. Umgang, wie wir gesagt haben, mit Eltern, mit Familienbande, mit anderen Menschen, mit Nachbarn, mit Männern, mit Frauen, mit alles. Wie gesagt, mit Kranken, mit vielleicht Leuten, die Behinderung haben, mit allen, mit Freunden, mit Feinden, mit den Leuten, die man liebt und mit denjenigen, die man nicht so gern und so liebt. All dies. Das ist sozusagen, wenn wir reden, und das ist sozusagen, wenn wir sprechen über dieses Erziehung und Läutern. Und wie gesagt, das wird ja gesagt über Kinder, aber eigentlich übertragen bei jedem. Worauf basiert sich dann das Ganze? Das heißt, wir haben ja diese drei Wörter jetzt gelernt. At-Tarbiya, At-Taskiya, As-Suluk. Worauf sich basiert das Ganze? Das heißt, wo sollen wir das entnehmen? Wie, ja, wie werden wir, oder bei wem werden wir erzogen, wie werden wir erzogen, wie könnten wir uns läutern, und dementsprechend dann letzter Schritt ist eigentlich dieses Umgang, ist eigentlich ein Resultat, ein Ergebnis, das sollte noch kommen. Das ist dann diese Praxis davon, worauf das basiert sich, wie alle anderen Angelegenheiten für uns Muslime, das basiert sich von dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala und von den Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ist der Muslim, alhamdulillah, seine Angelegenheit, alle sind klar und deutlich, wo er das entnimmt, wo er das sozusagen, wo er das entzieht, wo kann er das nachschlagen, wo kann er sozusagen diese Hilfe suchen, Regeln stellen. Der Muslim ist klar für ihn. Für ihn ist zwei Sachen sind immer Haupt. Mittel, so alle Probleme, so alle Gleichung, wenn man so auf Mathematik sagt, so alles, was man braucht, es gibt immer nur zwei Lösungen, zwei Quellen, zwei Sachen, die man immer benötigt, wo man immer sucht, zwei Nachschlagwerke, nenn sie, wie du es nennen willst. Und zwar aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala und aus der authentischen Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das ist, was der Muslim, ein Muslim ausmacht. Und deshalb wird er auch zu den Gewinnern gehören. Warum? Weil er hat dann einen richtigen Basis genommen. Zwei richtige Fundamente. Das heißt, wenn wir reden über Tarbiya, dann müssen wir uns erziehen nach Koran und nach authentischer Sunna. Wenn wir uns läutern, dann läutern wir uns durch den Koran und durch die Sunna. Und wenn wir dann damit mit den anderen umgehen, und wenn wir das in Umgang umwandeln, in Verhalten umwandeln, dann ist unser Verhalten und Umgang entsprechend Koran und Sunna. Das ist eigentlich ganz einfach gesagt, schon klar. Aber sehr schwer vielleicht getan. Das ist ganz einfach gesagt, aber sehr schwer getan. Dass man sich erzieht nach Koran und Sunna. Was bedeutet erziehen? Das heißt, bei uns haben wir gesagt, der Prophet Muhammad ist der beste Mensch, weil Allah hat ihn erzogen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, annähernd dazu kommen, zumindest, oder uns da die gleichen sozusagen Voraussetzungen zu schaffen. Und zwar, das, was im Buch Allah subhanahu wa ta'ala, das, was die Methodik und die Biografie und das Leben und die Sira vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dann, was wir brauchen als Erzieher. Diese schließt nicht aus, dass wir brauchen Erzieher. Ein Mensch, der auch sich darauf basiert. Deshalb für uns ist nicht wichtig, wer der Mensch ist oder wer diese Person ist. Kann der Imam in der Moschee sein und Vater zu Hause und Mutter zu Hause sein und der Lehrer bei Schule und alles sein. Aber wenn alle sich diesen Quellen nehmen, dann jeder tut dann fast die gleiche Aufgabe an jedem seinem Ort. Zu Hause wird erzogen auf Koran und Sunna, In der Moschee wird erzogen von den Imam nach Koran und Sunna, in der Schule von der Lehre auf den Koran und Sunna und so weiter und so fort. Läutern, Tazkiya, das Wort, inshallah, könnt ihr lernen, ne? Tarbiya, Tazkiya, das ist Läutern. Läutern ist auch dann basiert, ich läutere mich durch den Koran und durch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie läutere ich mich durch den Koran? Das heißt, die meiste Läuterung und Läuterung Tazkiya kommt immer von den Ibadat, haben wir gerade festgestellt, von den Gehorsamkeiten, von dem, was Allah gefällt und Allah liebt und zufrieden stellt. Und das ist nicht anders außer die Befehle, die im Koran und Sunna. Nicht anders außer die Methodik, das, was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, das, was er getan hat. Die Säulen des Islam, die Säulen des Iman dienen nicht anders außer eine Läuterung für uns. All das ist alles Läuterung. Deshalb viele Gelehrten sagen, das Ziel von den Ibadah ist das hier. Ziel von Ibadah ist Tazkiya, das Gebet, was wir verrichten, die Zakat, den wir entrichten, Pilgerfahrt oder alles, was wir tun als Rituellen, dessen Ziel ist eigentlich Tazkiya, dass unsere Nafs geläutert wird. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna salatan hanal wahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält einem entfernt von Verabscheuliches und von Sündhaftes. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Nimm von denen eine Spende, einen Zakat, dieses Sadaqa, dieses Zakat. Wofür? Du reinigst die damit und du läuterst die damit. Das ist die Ibadat und die Rituellen, die wir finden im Koran und Sunna. Die Methodik des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist, was Allah liebt. Alles, was Allah liebt, ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gemacht hat, getan hat, bestätigt hat. Und deshalb, wenn man es tut, dann erreicht man diese Läuterung. Und Suluk oder Umgang ist, dass man wirklich es in Praxis es ansetzt. Ist, dass man sieht, das Verhalten von einem entsprechend dieses Tarbiya und dieses Tazkiya. Deshalb manche sagen auch, guck mal, sagst du einer, komm zum Gebet oder warum betest du nicht? Ja, guck, diese Betenden sind Betrüger, sind Lügner, sind so und so. Also es ist kein Grund für ihn. Aber das ist eine Schade. Warum? Weil das, diese Läuterungsmethode ist bei dem Umgang nicht zu sehen. Dann ist der Muslim in der Moschee eine Art, dann ist er auf der Straße eine andere Art, in der Schule eine andere Art, im Fußballstadion ist er was anders und dann wieder, keine Ahnung, woanders ist er anders. Weil der Umgang musste ihm entsprechend, diese beiden, das heißt zwischen diese Erziehung und diese Läuterung, und das musste immer das Gleiche sein. Egal, wo man sich befindet. Und egal, wo man sich aufhält. Und egal, wem gegenüber, aber entsprechend wem gegenüber. Wenn Älteren, Älteren. Gleichaltrig, gleichaltrig. Kleineren, kleineren. Verwandtschaftsbande, Verwandtschaftsbande. Älteren, also die Älter. Also Älteren, das heißt Vater, Mutter und Vater. Oder andere. Das ist immer entsprechend. Aber es muss. Nicht sozusagen, der Mensch ist mit 50 Gesichter. Früher war es immer eine mit zwei Gesichter, heute gibt es 50 Gesichter. Insbesondere jetzt mit diesem neuen Internet und soziale, wie heißen die, diese sozialen Netzwerke oder wie die heißen. Der hat ja 50 Account. Da kannst du ihm niemals wissen. Er ist mit denen da und er ist mit der anderen da. Der ist, mashallah, mit Mujahideen, Mujahid und der ist mit Munafiqin, Munafiq und der ist mit Spieler, Spieler und der ist, wo bist du? Weil es leicht, weil es kein Problem, das ist nur ein Profil und dann, mashallah, holst du ein Bild und dann du kannst sprechen, was du willst. Keiner sieht, keiner hört und keiner weiß Bescheid. So denken die. Aber derjenige, der ein Suluk folgt, dass er umgeht, er sieht nicht mit wem und gegenüber wem er umgeht und mit dem er sich verhält, sondern er sieht der erhabene Schöpfer, der ihm sieht. Er sieht, dass er das anwendet, womit er erzogen worden ist und wodurch er sich geläutert hat. Deshalb haben wir gesagt, er wird dann umgehen mit dem Feind, entsprechend genauso wie er mit dem Freund. Das ist wichtig zu verinnerlichen und sich zu verstehen. Das ist inshallah ta'ala eine Art von Anleitung, wie gesagt, und Vorwort zu reden über Erziehung, wie gesagt, Nachschlagwerk ist dieses Buch, die Säulen der Kindererziehung, das Bruder Islam übersetzt hat. Aber wie gesagt, es wird ja noch mehr geben, aber diese ist zu empfehlen für jede, besonders auch für Eltern. Und manche denken für Eltern, aber die erste Basis war es, die richtige Auswahl von Ehepartnern. Deshalb ist es nicht nur für Eltern, sondern wenn man denkt, die Erziehung von den Kindern fängt schon an. Und sitzt, zu spät, oder? Manchmal zu spät. Ja, inshallah ist nicht zu spät, kann man immer versuchen. Aber trotzdem, manche Sachen das kann man nicht zurückbringen. Aber deshalb, wer der Anfang ist, ich habe Sache hat gesagt, erste Sache ist Auswahl von von der Ehepartner. Das ist die erste Auswahl. Danach für das Kind Auswahl von Umfeld, Auswahl von auch Name, Auswahl von allem für das Kind und danach so aufsteigend. Aber wie gesagt, das ist nur als Nachschlagwerk für das, was in Charlotte in der Vorträge gehalten wird, ist zu empfehlen. Aber das wird in Charlotte mit hinein so ein bisschen gemischt, wie man sich läutert und welche Umgangsformen dann gibt, welche Praxis dann es gibt, um es zu richtig sozusagen praxisnah und realitätsnah es zu haben. Damit wir auch nicht nur jetzt Theorien so reden, sondern damit wir wissen, okay, welche Schritte brauche ich und welche Methode sollte ich anwenden, um das zu erreichen. Denn Alhamdulillah, einer wird mit seinem Verhalten und mit seinem guten Umgang und mit seinem, das schließt, und das mit, wenn wir schließen, das sagt man auch dann die beste Charaktereigenschaft. Das ist die Charaktereigenschaft. Was ist dann Charaktereigenschaft? Das ist der Umgang. Der resultiert aus Erziehung und aus Läutern. Plus, weil Charaktereigenschaft, plus irgendwelchen Gaben, die Allah schon einem gegeben hat, die bei ihm eingeboren sind. Dann bekommt man diese beste Charaktereigenschaft. Und mit den guten Charaktereigenschaften, wie ihr wisst, und das habt ihr öfter gehört, erreicht man eine Stelle, die höher ist als der Betende der Nacht, der nie aufhört, und als der Fastende jeden Tag, der nie sein Fasten bricht. Eine höhere Stelle. Am nächsten wird man mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein, ins Paradies. Das meiste, was die Menschen ins Paradies reinbringt. Ihr wisst all diese Vorzüge von dieser guten Charaktereigenschaft. Und jeder Mensch, der gute Charaktereigenschaft besitzt, wird von anderen geachtet und geehrt und groß gesehen. Und deshalb habe ich gesagt, diese Ehre wird nicht kaufen. Das wird, obwohl er vielleicht nichts hat und alles. Aber das, was ihm repräsentiert. Und deshalb, man sagt, Schönheit und Äußerlichkeit und alles ist alles vergänglich. Aber innerliche Werte, so sagen die Deutschen, aber wir sagen Charaktereigenschaften, innerliche Werte oder Charaktereigenschaften, das ist, was einem ausmacht. Und das geht nicht zu Ende. Ja? Und da sollte man eigentlich immer steigern und vermehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu helfen, von denjenigen zuzugehören, die das hören, das Beste davon umsetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verleihen, uns helfen dazu, dass wir uns gut erziehen und uns läutern und dass wir dementsprechend auch uns verhalten und mit anderen umgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Herzen reinigen und uns zum Besten führen, diesseits und jenseits. Genauso wie man nicht immer vergisst, dass man viel Dua macht zu seinen Geschwister, die in Not sind, die Unterdrückung leiden, denen Unrecht hinzugefügt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala denen hilft und von denen das aufhebt und dass Allah subhanahu wa ta'ala deren Feind und seine Feinde und alle Ungerechten dementsprechend so das zurückgibt, was sie selber verdient haben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem helfen, der auf seinem Weg ist und sein Wort hochbringt und der für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit sich einsetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Besten führen, diesseits und jenseits.